flüchte vor der Wirklichkeit, ab in den Rausch der Dunkelheit. Ich tanze unterm Lichtermeer, der Takt, der treibt mich immer mehr.